Erster Jahwe sprach zu Jeremia über die Judäer in Ägypten. Sie wohnen in Migdol, Tachpanches, Nof und Patros. Zweiter Jahwe sagt, ihr habt das Unglück in Jerusalem gesehen. Heute sind die Städte leer und kaputt. Dritter, das passierte wegen ihrer bösen Taten. Sie haben anderen Göttern Opfer gebracht. Vierter, ich habe oft meine Propheten zu euch geschickt. Sie sagten, tut diese schlimmen Dinge nicht. Fünfter, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie haben weiter anderen Göttern Opfer gebracht. Sechster, deshalb wurde ich sehr zornig. Mein Zorn brannte in den Städten von Juda. Siebter, Jahwe fragt, warum macht ihr euch selbst kaputt? Warum wollt ihr alle in Juda sterben? Achter, ihr macht mich zornig mit euren Taten. Ihr bringt Göttern in Ägypten Opfer. Neunter, habt ihr die bösen Taten eurer Väter vergessen? Auch eure Könige und Frauen waren böse. Zehnter, bis heute sind sie nicht traurig. Sie haben keine Angst vor meinen Regeln. Elfter, Jahwe sagt, ich bringe euch jetzt Unglück. Ich werde ganz Juda vernichten. Zwölfter, die Menschen in Ägypten werden sterben. Sie sterben durch Krieg und Hunger. Dreizehnter, ich bestrafe die Menschen in Ägypten. Es gibt dort Krieg, Hunger und Krankheiten. Vierzehnter, niemand von ihnen wird gerettet. Nur wenige kommen zurück nach Juda. Fünfzehnter, viele Männer und Frauen antworteten Jeremia. Sie lebten in Ägypten und Patros. Sechzehnter, sie sagten, wir hören nicht auf dich. Wir hören nicht auf Jahwes Wort. Siebzehnter, wir bringen der Himmelskönigin weiter Opfer. Unsere Väter und Könige taten das auch. Achtzehnter, früher hatten wir genug Brot. Aber jetzt haben wir Hunger und Krieg. Neunzehnter, die Frauen sagten, wir backen Kuchen für sie. Unsere Männer wissen das auch. 20. Jeremia sprach zu dem ganzen Volk. Er redete mit Männern und Frauen. 21. Jahwe hat eure Opfer gesehen. Er hat an eure Taten gedacht. 22. Jahwe konnte das nicht mehr ertragen. Deshalb ist euer Land heute leer. 23. Ihr habt anderen Göttern Opfer gebracht. Deshalb habt ihr heute dieses Unglück. 24. Jeremia sagte zu allen Menschen, hört das Wort von Jahwe. 25. Jahwe sagt, ihr Frauen haltet eure Versprechen. Ihr bringt der Himmelskönigin weiter Opfer. 26. Hört Jahwe, ich schwöre bei meinem Namen. Niemand in Ägypten ruft mehr meinen Namen. 27. Ich bringe euch Unglück und kein Glück. Alle Judäer in Ägypten werden sterben. 28. Nur wenige Menschen kommen zurück nach Juda. Dann sehen alle, mein Wort ist wahr. 29. Das ist ein Zeichen für euch. Ich werde euch an diesem Ort bestrafen. 30. Jahwe sagt, ich gebe Pharao Hofra seinen Feinden. Er wird wie König Zedekia sein.